Kundgabe 1130. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1939. Scheinbare Grausamkeit. Vernichten alles Besitzes. Selig, die sich zu mir bekennen, die sich mir anvertrauen und meine Liebe begehren. Sie haben den Weg gefunden zu mir und können nicht mehr in die Irre gehen. Und ihre Seelen sind gerettet für die Ewigkeit. So vernimm mein Wort. Grenzenloses Elend sieht die Welt. Und die Habgier der Menschen nimmt Ausmaße an, die unweigerlich zu Übelständen krassester Art führen müssen. Und keiner irdischen Macht wird es gelingen, den unerhörten Grausamkeiten Einhalt zu gebieten. Und da also irdische Machthaber von ihrer Macht keinen Gebrauch machen können, vielmehr alle Bemühungen dieser nutzlos sein werden, den Gewaltakten Einhalt zu gebieten, so leget sich die Gottheit selbst ins Mittel und entwindet jenen ihre Macht, und das in unfassbarer Art. Doch das Eingreifen der Göttlichkeit ist von so einschneidender Bedeutung für alle Menschen, denn es fürchtet von Stund an ein jeder für sein Leben. Erkennt er doch seine Machtlosigkeit und gleichzeitig das Wirken gottfeindlicher Kräfte im Menschen. Wer mit Gott alle seine Wege geht, an dessen Leben kann keiner der Feinde heran. Er erkenne zwar die Machtlosigkeit der bisher Unbezwungenen, weichet aber doch den Auseinandersetzungen mit der irdischen Gewalt. Denn es ist von dieser Seite kaum ein Entgegenkommen zu erhoffen, da sie sich die Vernichtung bestimmter Anschauungen und also auch der in solchen Anschauungen Verharrenden zum Ziel gesetzt haben. Es werden zwar jene empfindlich getroffen werden, denn es tobet sich die Welt aus. Es wird Hader und Streit unter der Menschheit zur höchsten Blüte gelangen und die Gebote der göttlichen Liebe wenig oder gar nicht mehr beachtet werden. Und also sind alle diese Geschöpfe in der Gewalt des Satans. Und um sie daraus zu erlösen, muss auch der Vater im Himmel Mittel anwenden, die fast grausam genannt werden könnten, wenn nicht der Mensch sich gläubig ihm überlassen will. Denn nur der voll vertraut auf den Herrn erkennet seine Hand in jeglichem Geschehen. Und was die ganze Welt in Erregung versetzt, wird dem gläubigen Erdenkind unabwendbar und nötig erscheinen. Doch die Welt erkennet noch nicht den wahren Sinn alles anscheinend grausamen Geschehens. Sie sieht nur das Leid, nicht aber den Segen des Leides. Und da der Herr sich selbst eines Volkes annimmt, das am Versinken ist und dessen geistiger Zustand ein so trauriger ist, so trifft er das Volk gerade dort, wo es dem Irdischen noch allzu sehr anhangt. Er nimmt ihm allen Besitz. Er lässet die Menschen die Armut kennenlernen, und in dieser Armut stellt er ihnen wieder die Gnaden anheim, die ihnen allen zur Verfügung stehen. Denn es sinnet der Herr nicht auf Vernichtung, sondern nur auf Umänderung des Denkens. Und so muss er also das Denken hinwenden auf Geistiges und abwenden vom Irdischen. Und dies ist der Zweck aller kommenden Ereignisse, die euch Menschen zu der Annahme verleiten könnten, dass planlos irdischer Reichtum von göttlichem Willen zerstört werde. Nur allein aus dem Grunde, dass der Kampf der Vernichtung der Materie gelte. Die Materie muss wohl überwunden werden, jedoch sind dazu wahrlich keine solche Grausamkeiten nötig. Doch jetzt soll sich herausstellen, wie friedliebend die Menschen ihr Leben verbringen können, so Gott selbst ihnen alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Und da die Menschheit nichts anderes mehr tut, als Hab und Gut zu vermehren, im Kleinen wie auch im Großen, so wird ihnen der Herr diese Hindernisse zum ewigen Leben eben beseitigen und also ein Ereignis über die Menschen kommen lassen, das deutlich genug für sich sprechen wird, jedoch von Gottes Weisheit als letzter Versuch zur Rettung irrender Seelen erkannt wurde und also vorbestimmt ist seit Ewigkeit. Amen.